Lektion 7, Übung D. B. Gehen Sie rechts, dann links. Gehen Sie rechts, dann links. Suchen Sie die Straße auf dem Stadtplan. Suchen Sie die Straße auf dem Stadtplan. Zum Hauptbahnhof gehen Sie die Spree entlang. Zum Hauptbahnhof gehen Sie die Spree entlang. Entschuldigung, ich brauche eine Auskunft. Entschuldigung, ich brauche eine Auskunft. Danke.